Transparenz für die Ohren. Nö. Wieso nö? Doch. Dennis, mach mal richtig jetzt. Von vorne und richtig. Ja. Wer zeichnet auf? Baku zeichnet auf. Das ist gut. Zeichnet noch jemand weiteres auf? Ja, das... Ich zeichne auch noch mit auf. Ich kann irgendwie das für den Padlink nicht ins C tun. Kann das einer von euch? Weil das ist noch zweiter. Okay. So, dann eröffnen wir die Sitzung um 20.38 Uhr, den 16.02.2017. Und wir stellen die Beschlussfähigkeit fest. Die ist, soweit ich das sehe, gegeben. Entschuldigt sind Manfred Schramm und Marie. Ich weiß jetzt nicht, ist der Andro auch entschuldigt, aber er ist auf jeden Fall abwesend. Und so, damit sind wir auf jeden Fall beschlussfähig. Kommen wir zur Abstimmung über das letzte Protokoll vom 2.2.2017. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Gibt es jemanden, der sich enthält? Wundervoll, damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. Der Andro ist auch da. Der Andro ist gerade um 20.39 Uhr angetrudelt. Wundervoll. Kommen wir zum Bericht des Landesvorstandes. Ich werde meins gleich noch eintragen. Aber ich glaube, ich wäre jetzt auch der Erste, der dran ist zu erzählen. Wir machen das so, wie auch schon die letzten Male. Alle erzählen und am Ende können dann Fragen gestellt werden zu den Tätigkeitsberichten. Dieses Wochenende, sage ich jetzt mal, beziehungsweise das vergangene Wochenende, stand im Zeichen der Bundespräsidentenwahl. Ich hatte die Ehre, im Paul-Löbe-Haus als Gast dabei zu sein. Nicht falsch verstehen, es war nicht die Besuchertribüne und so weiter. Es war eben beim Paul-Löbe-Haus. Durfte man eben einer von den vielen Gästen, inklusive der vielen Wahlleute dabei sein. Und ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Socializen, danach ging es dann auf den NRW-Empfang der Berlinale. Das war jetzt das vergangene Wochenende und davor ging es eben häufig um Wahlkampf-Dinge, nenne ich es jetzt einfach mal so. Also es ist wieder Wahlkampf, ich führe da jetzt nicht genau Buch tatsächlich, was alles geschrieben wurde, was alles organisiert wurde. Häufig wissen die Leute dann auch Bescheid, die eine E-Mail erhalten. Davor das Wochenende war tatsächlich einfach mal ein bisschen Freizeit genommen. Das erste und einzige Wochenende, glaube ich, für diesen Februar. So, dann kommen wir weiter zum Andro. Ja, ich habe das Pad zwar nicht dabei, weil ich hier quasi unterwegs nur mit meinem kleinen Laptop bin und nicht alles zusammen habe, aber ich sag mal, es war im Großen und Ganzen eben wieder das Übliche. Telefonate schreiben, Tickets schubsen, Gespräche und dergleichen. Ich habe die Ehre gehabt, bei der KMV in Duisburg mit Gast zu sein und durfte dort bei der Vorstandswahl die Wahlleitung übernehmen. Ich war bei der AGÖA-Sitzung dabei. Ich habe den Stammtisch in Oberhausen besucht und da erfreulicherweise auch Neuzugänge und Besucher feststellen dürfen. Das war auch sehr erfreulich. Und ja, ansonsten das Übliche halt. Okay, wundervoll. Wenn es gleich, also für dich jetzt so noch als Anmerkung, Andro. Du bist relativ abgehackt zu verstehen. Ich denke mal, das kommt eben davon, dass du unterwegs bist. Genau. Ja, dann sehe ich jetzt hier schon den Harald in der nächsten Reihe. Der hat auch schon einiges eingetragen. Harald, erzähl mal. Jo, also ich habe 3 Podiumsdiskussionen miterlebt in Städten in NRW, recht gut verteilt. Alles so ein bisschen Richtung Westfalen, Ostwestfalen, Südwestfalen. In Bielefeld ging es um Flüchtlingsthematik mit Simone, sehr gute Resonanz an die 100 Leute im Saal, fast alles Menschen, die mit Flüchtlingsunterstützung selber zu tun haben dort. Bielefelder Piraten waren auch da und es war wirklich eine sehr bewegende Podiumsdiskussion, weil SPD war nicht anwesend, der CDU-Mann musste vorweg, die Grünen hatten Matti Bolte aufgeboten, den berühmten einzigen Piraten bei den Grünen, den netzpolitischen Sprecher, der von Flüchtlingsthematik relativ wenig Ahnung hatte, sodass Simone wirklich mit Abstand am besten gepunktet hat und super Resonanz hatte und auch im Nachhinein gab es jede Menge Gespräche, war richtig toll. Dann am Samstag war dann Felix bei den Landesschülervertretungen, auch mit zum Teil tosendem Applaus für seine Beiträge. Und am Anfang war die Sprecherin der Linken vorne gewesen, weil sie selber Landesschülervertretung in Köln gewesen ist. Aber während der Podiumsdiskussion hat Felix sie ganz locker an die Wand gespielt. Und Piraten haben wirklich, glaube ich, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und dann in Kreuzheim mit Joachim, da ging es um Bildungsdinge, VBE, Grundschulbereich und angestellte Lehrer. Dazu gab es heute auch durchaus eine sehr gute Diskussion im Landtag mit einem Antrag der Piraten. Also alles Sachen, wo man sieht, auf Podiumsdiskussionen können wir eine Menge erreichen, können punkten, können auch wirklich Resonanzen kriegen, die da dazu führen, dass die Menschen als Multiplikatoren das weitertragen. Und wichtig ist halt für alle, die auch hier zuhören und in Podiumsdiskussionen gehen, man sollte den Begriff Piraten, so oft es geht, auch erwähnen. Wir Piraten haben, die Piraten haben und so weiter. Und auch smartgerecht einbauen. Beim Joachim war das auch vorbildlich. Der Felix hat es auch gemacht und Simone passte es nicht ganz so gut. Aber das ist eigentlich immer so eine Herausforderung auch. Dann LAFO-Sprechstunde ist klar. AGÖA auch. Dann habe ich bei der KMV in Duisburg Protokoll gemacht, auch die Nachbereitung, auch heute noch einiges zu tun gehabt mit einem relativ seltsamen Leserbrief, der von einem der Kritiker in Duisburg erschienen ist. Das macht wie immer sehr viel Arbeit, die Duisburger Nummer. Dann war ich in Essen am Stammtisch. Da haben wir AV auch vorbereitet für die Essener Wahlkreise, die noch zu besetzen sind. Dann weitere Vorbereitung von Aufstellungsversammlungen, unter anderem Düren-Euskirchen, Rhein-Bergischer Kreis bin ich dran. Bestenfalls, du kriegst von mir dann morgen entsprechend Informationen dazu. Dann diverse Mammelsitzungen, in denen mit dabei war, und dann so die Standardarbeit mit Quest-Tracker, Mails und so weiter. Okay, vielen Dank. Masch ist nicht da. Bernd. Ja, Roni, danke. Ich mach's kurz. Ich war in der LAFO-Sprechstunde vergangene Woche, die etwas merkwürdig war, weil die ist sehr stark gegen die Bundesvorstandssprechstunde lief. Da müssen wir uns eventuell mal einen anderen Termin oder irgendwie eine andere Lösung überlegen. Also eine Sprechstunde, wo keiner hingeht, weil die alle auf der Bundes-Dingenskirchen-Sache da sind, vor allem wenn es da Popcorn gibt. Das ist irgendwie sinnentleert. Da würde ich gerne mal auch irgendwann nochmal zur Diskussion stellen. Partikels gemacht, NÖ-Vorgänge. Dann musste ich mich nochmal leider Gottes um diese Bankgeschichte in Krefeld kümmern, die da immer noch nachhängt und nachläuft. Und ich habe, das wird euch besonders interessieren, das Budget nochmal abgedatet, dass wir vielleicht bei Zeiten dann auch nochmal, wenn Zeit ist, irgendwann beschließen könnten, sollten oder zumindest weiter diskutieren könnten. Das Jahr ist ja noch lang. Dankeschön, das war's. Wundervoll, das hört sich alles toll an. Ralf, war ich jetzt nicht zu hören? So, ich habe jetzt die richtige Taste, beziehungsweise den richtigen Rechner. Ich habe die Taste am anderen gedrückt. Entschuldigung. Ja, Tickets, Mitgliederlisten, Mitgliederdatenpflege, Sprechstunde, Stammtisch Oberhausen. Ich war beim Kickoff in der Landesgeschäftsstelle. Zwischendurch war ich ein bisschen krank. Urlaub hatte ich auch. Wie ihr wisst, erhebliche ÖPNV-Probleme, insbesondere Donnerstag zu Vorstandssitzungen. Und ansonsten noch viel Kleinkram. Okay. Stahlrabe sehe ich jetzt hier. Ja, das ist bei mir schon wieder das Übliche. Tickets und Mails, ein bisschen Schatzmeisterkram, ja, so Standardaufgaben und dann auch die Sprechstunde in Abwechslung mit Wahlkampfmammel und der etwas seltsamen UFO-Sitzung. Das war's schon. Okay, ja, Marie ist jetzt nicht da. Die hat das aber auch tatsächlich schon sehr vorbildlich eingetragen. Und dann haben wir, glaube ich, hier die Vaku als Nächste. Ja, ich habe ein paar Tickets bearbeitet, Umläufe, die Statistiken auf der Vorstandswebsite aktualisiert und dann hatte ich eine Woche Urlaub. Das ist ja ungeheuerlich. Und die hast du dir auch verdient. Ne? Das will ich hier mal in aller Deutlichkeit sagen. Danke. Ja. Gibt es Fragen zu den Tätigkeitsberichten eines uns? Okay, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Berichte und Statistiken. Der Stand vom 16.02.2017, das ist heute, Wir haben 3.565 gemeldete Mitglieder, davon sind 1.146 aktuell stimmberechtigt. Das verändert sich in der Regel noch über den Lauf der Zeit. Wir haben auf der Sparkasse Mühlheim 1.000 Euro und ein paar zerquetschte Euro nehmt, Sparkasse Düsseldorf 48.000 und auf dem Sparbuch 10.000 Euro. Davon ist eben nicht alles unser Budget, nennen wir es mal so, sondern das ist eben auch da. Natürlich, die VKVs sind damit inkludiert. Starrer Bernd, wenn ich hier irgendwelchen Quatsch erzähle, dann korrigiert. Ja, da fehlt noch eine Zahl, sehe ich gerade. Ich hatte die, glaube ich, kopiert, habe ich aber einen Fehler gemacht. Kommt gleich noch. Okay, ja, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Termine und Ankündigung. Am 4. und 5.3.2017 ist die AV-Bundeslistenaufstellungsversammlung und der Landesparteitag in Bielefeld. Dazu gibt es auch hier zwei separate Wiki-Einträge. Die Liste für die Aufstellungsversammlung ist natürlich schon eröffnet und füllt sich auch schon regelmäßig mit Personal. Und da ist natürlich jeder dazu aufgerufen, auch dort seinen Namen reinzuwerfen in die Runde, wenn er möchte. Zum Landesparteitag, dort sind jetzt mittlerweile alle Fristen abgelaufen. Sowohl fürs Programm als auch sonstige Anträge. Wer jetzt überrascht ist, dass er keine Anträge mehr einreichen kann. Die Einladung ist rausgegangen. Die Fristen standen dort auch noch drin. Also könnt ihr auch da jetzt die Anträge im Wiki nachvollziehen. Ansonsten, 25.3., 26.3., der Bundesparteitag, der erste in diesem Jahr in der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf. Also hier auch, wie sagt man, relativ zentral in NRW gelegen. Und das ist auch natürlich jeder herzlich zu eingeladen. Soweit ich es weiß, handelt es sich hier jetzt um einen programmatischen Parteitag. Ansonsten ist schon mal vorgemerkt, der 10. und 11.6., ein weiterer Landesparteitag in Soest und der 25. und 26.11. ein Landesparteitag in Herne. Es gibt irgendwie am 26.2. eine Wir müssen reden. Bernd, kommt die von dir? Ja, das habe ich gerade eingetragen. Ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen. Das ist auch im Augenblick noch geplant. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Vorstandskreis schon mal angekündigt. Mich nervt es langsam so ein bisschen, dass hier kaum noch politisch wirklich diskutiert oder miteinander geredet wird in Mumble. Und ich habe mich entschlossen, jetzt so einen Mumble Talk als feste Institution ins Leben zu rufen. Der Arbeitstitel ist Wir müssen reden, aus nachvollziehbaren Gründen. Das kann sich aber noch ändern. Geplant ist der erste Talk am 26.06. Auch das kann sich noch verschieben. Das hängt auch von den Terminen des Gastes ab. Bitte dann, ich werde das auf Twitter dann regelmäßig verlautbaren. Das Format wird 60 Minuten sein im Mumble, 1:1. Also ich werde mir halt regelmäßig jemanden einladen, mit dem ich dann 60 Minuten über Gott, die Welt, Fußball und vor allen Dingen Politik und Piraten reden werde. Der erste Gast, der den Aufschlag mit mir da machen wird, ist der Nick Haflinger, unser ehemaliger Fraktionsvorsitzender aus dem Landtag, der schon sehr begeistert zugesagt hat und ich hoffe, dass das stattfinden wird. Bitte den Twitter-Account verfolgen und zahlreich da sein. Dankeschön. Mensch, hier geschehen Dinge. Ich höre raus, dass es ein wiederkehrender Termin ist. Ich denke mal, du wirst danach wahrscheinlich festlegen, in welcher Frequenz du das erfolgen lässt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das funktioniert und wie das rezipiert wird. Das wird kaum möglich sein, dass das zu festen Terminen läuft, also sowas wie alle 2 Wochen oder alle 3 oder sowas Wochen, sondern das hängt ein bisschen von der allgemeinen Zeit ab, von den allgemeinen Terminen ab. Ich bemühe mich, das vielleicht, ich sag mal, über den Daumen vielleicht alle 4 Wochen stattfinden zu lassen. Hängt auch ein bisschen von den Leuten ab, die dort als Gäste bereit werden, zu sitzen, mal gucken. Einfach mal, es ist ein Versuch und einfach mal sehen, wie es funktioniert. Okay, vielen Dank. Wird wahrscheinlich im dicken Engel stattfinden. Ja, ich werde mir dann extra Raum einrichten. Der wird irgendwo, glaube ich, im Konferenzzentrum sein. Alles weitere per Twitter, wie gesagt. Das war jetzt ein bisschen Augenzwinkern zu sehen. Bestenfalls, du möchtest noch einen Termin hinzufügen. Ich finde es total cool, was der Superkonduktor da geplant hat, weil das Witzige ist, ich habe was mit dem auch geplant. Ich finde halt Digitalisierung total spannend. Und ich habe mit dem Nick auch darüber gesprochen und der wollte auch mit mir einen Termin gemeinsam machen. Ich weiß jetzt nicht, wo euer Thema liegt, also wo du das Thema festgelegt hast. Aber vielleicht können wir es zusammentun. Alli, weil ich, wie gesagt, mit dem Nick auch schon gesprochen hatte, um das Thema Digitalisierung in unserer Partei und auch darüber hinaus nach vorne zu bringen, weil ich glaube, das ist das wird unsere Zukunft dermaßen beeinflussen und ich finde das total spannend, das Thema, und das ist jemand, der dieses Thema total auf dem Schirm hat. Okay, jetzt lass uns bitte dann inhaltlich noch weiter. Ich glaube, das können wir an anderer Stelle weitermachen, zum Beispiel die Sprechstunde, die wird ja auch noch davor sein. Moni, du möchtest auch noch einen Termin ankündigen. Ja, ich möchte nochmal auf das KVT am kommenden Sonntag hinweisen, wo ja durchaus auch noch Plätze frei sind. Du hast vollkommen recht. Also gerade wenn es um politische Diskussionen geht, gibt es da Sonntag jede Menge Möglichkeiten zu. Das KVT ist dieses Mal am 18. und 19. Ich hoffe, ich Nein. Nur am 19. das KVT. Nur am 19. Entschuldigung. Ja, wo und wann? Jetzt lass mich doch aussprechen, bestenfalls. Dieses Mal ist es in Dortmund und tatsächlich findest du zu den Uhrzeiten und genauere Anfahrt auf der pico-nrw.seite alle Informationen, es müsste sogar oben angeheftet sein. Dort kannst du dich auch gerne anmelden, wenn du ein Namensschildchen haben möchtest. Moni hat vollkommen recht und ich vertue mich da ständig. Das ist am 19. In Dortmund. Moni, noch ein Termin oder noch Ergänzung dazu? Nee. Vielen Dank. Hat sonst noch jemand Termine? Weil jetzt, wir sind ja hier gerade so schön im Flow. Gegebenenfalls tragt ihr die einfach auch so ins Pad ein. Also wenn euch gleich noch irgendwas einfällt, dann tragt das da einfach ein. Das ist dann im Wiki nachlesbar und wird dann auch rübergenommen ins nächste Protokoll, dass man da drauf noch gegebenenfalls eingehen kann. Übrigens, was da jetzt, glaube ich, nicht drin steht, ein Termin, der für uns sehr wichtig ist, ist der 14. Mai, da haben wir eine Landtagswahl und das sollten wir zumindest so grob auf dem Schirm haben. Workflow seit der letzten Sitzung. Da haben wir jetzt hier die LAPU-Sprechstunde mit Fraktionen, das Projekt ist verschoben, das stimmt, Sperrklausel, Klagel ist auch nach wie vor, darum geht es jetzt hier in diesem Thema um irgendwas Technisches, möchte ich jetzt sagen, aber ich glaube, das tut jetzt nicht Not, dass diese Sperrklausel-Klage ihren Weg findet. Ist es eingereicht? Das geht da jetzt wohl wirklich seinen Weg. Dauert ja alles etwas ein bisschen. Infos aus der Fraktion. Ich hatte die Moni ja schon hier gesehen. Ansonsten, ja, Moni, möchtest du dazu etwas erzählen? Es bleibt mir ja nichts anderes über. Ist eigentlich nicht mein Job. Sonst nehmen wir die Leto dran. Bitte? Sonst nehmen wir die Leonie. Ja, wenn sie das möchte. Ja, ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Wir hatten jetzt Plenarsitzung, außerordentlich spannend und interessant. Da kann der Dennis bestimmt auch gleich nochmal was zu sagen zu dieser Geschichte, die da gestern passiert ist. Ich glaube, es führt jetzt tatsächlich auch zu weit, das ganz auszuführen. Ihr könnt das aber nachlesen auf Facebook und auf Twitter, was da tatsächlich passiert ist. Ausgangspunkt war halt, dass die Grünen unseren Braunkohleantrag total toll fanden in ihrer Rede und dann klar ihn abgelehnt haben und dass wir das filmen wollten und dass es dann diesen, ja, in Anführungszeichen Eklat gab, dass Frau Gödecke das Filmen verboten hat, uns in die Nazi-Ecke gerückt hat. Und alles gut und schön, das wäre aber überhaupt nicht zum Tragen gekommen, wenn nicht zufällig WDR-Menschen oben auf der Tribüne gewesen wären. Die wollten halt eigentlich zu dem Tagesordnungspunkt danach was machen, haben die ganze Geschichte überhaupt nicht verstanden, was da jetzt eigentlich abging. Und dann haben wir es ihnen natürlich erklärt und dadurch ist das WDR überhaupt auf diese Geschichte gekommen und hat das dann halt weiter recherchiert und das hat ja jetzt auch zu dem Bericht geführt, dass es von Herrn Dölschner diesen Bericht gab, der dann tatsächlich gesagt, der wirkliche Eklat war ja, dass die Grünen halt diesem Antrag nicht zugestimmt haben, obwohl sie überall rumkrakehlen, wie wichtig ihnen der Braunkohleausstieg ist. Das relativiert jetzt vielleicht auch nochmal das eine oder andere, was auf Twitter gewesen ist, wo man gesagt hat, wir hätten damit, also mit dieser Filmerei, hätten wir den eigentlichen Eklat überdeckt. Das ist definitiv nicht wahr, weil ohne diese Aktion wäre das niemandem aufgefallen, was die Grünen da gemacht haben. Wir haben es im Grunde dadurch geschafft, dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das Ganze hat dann heute seinen krönenden Abschluss darin gefunden, dass plötzlich eine Frau Gödecke im Schweinsgalopp durch den Plenarsaal lief und versucht hat, wieder Filmen zu verhindern, weil sie offensichtlich glaubte, wir wären wieder dabei, würden irgendetwas filmen und man nach oben geprescht ist und Leute am Filmen gehindert hat, wo sich dann herausstellte, das waren Journalisten von der ARD, was dann, sage ich mal, an Peinlichkeit eigentlich nicht zu überbieten war. Und auch das hat dann die ARD dazu gebracht, mal zu fragen, was denn hier bei uns im Landtag eigentlich los wäre, wo wir dann die Gelegenheit hatten, um das auch nochmal vorzustellen, was da eigentlich passiert ist. Ja, das war die eine schöne Sache. Die andere schöne Sache war dann heute, dass wir den Antrag hatten zu den Zulagen von Abgeordneten, die Zulagen für Vorstände oder andere Funktionen innerhalb der Fraktion. Da hat man uns im Grunde die Debatte verweigert. Das heißt, es hat nur der Vorsitzende vom Hauptausschuss, der Herr Bovermann, geantwortet für alle Fraktionen, was es so auch noch nie gab, was also sehr, sehr merkwürdig war. Und es waren Gäste da von Report Mainz und die haben nachher auch mit Toso darüber gesprochen. Und wir gehen mal davon aus und hoffen mal, dass es Anfang März dann auch gesendet wird. Ja, außerdem hatte der Michel, wenn ich das richtig sehe, hatte ein Interview mit dem, ich glaube, mit dem Länderspiegel auch jetzt zum Wahlkampf, so dass ich im Moment sagen kann, dass, sage ich mal, so die pressetechnische Ausbeute war für uns, glaube ich, sehr, sehr gut und da können wir sehr zufrieden mit sein. Und als kleine Ergänzung am Rande, die Reden heute waren von allen, insbesondere auch von Moni, hervorragend. Joachim hat den Vogel abgeschossen, indem er seine Rede gereimt hat zu Don Quixote und so weiter. Und Frau Gödecke ist darauf eingestiegen, dass sie während seiner Rede sich Notizen gemacht hat und dann den Übergang zu dem nächsten auch in vergleichbarer Form gereimt hat. Also das war schon episch. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, also ich kann noch mal vielleicht zu unserem Antrag gleicher Lohn für gleiche Arbeit halt sagen, dass sich da jetzt Gespräche anschließen, dass halt diese Gruppe von Leuten, die sich halt darum kümmern, jetzt noch mal einen Gesprächstermin auch bei mir angefragt haben, aufgrund dieses Antrags, den wir da gestellt haben. Also da kann man, glaube ich, sagen, das läuft alles im Moment ganz gut. Ja, auch da noch einmal kurz zu dem gestrigen Tag. Also da ist das eben vorgefallen mit dem Filmen. Ich glaube, da gab es parteiintern ein bisschen Unstimmigkeiten auch. Nochmal zur Klarstellung. Der Landtag streamt live. Es gab eine namentliche Abstimmung. Die Namen werden verlesen, auch im Stream. Und auch das Abstimmungsverhalten wird im Stream festgehalten, inklusive Aufzeichnung. Zusätzlich gibt es natürlich ein öffentlich zugängliches Protokoll. Von daher ist das natürlich eine Farce gewesen, dass man uns daran hindern wollte, diese Aufzeichnung, beziehungsweise ja, eben unsere Videoaufnahmen zu blockieren. Unsere Videoaufzeichnung, wir waren diesmal, also das jetzt als Ende Januar, wo wir das auch schon mal probiert haben, dieses Mal waren wir an den dafür vorgesehenen Plätzen auf der Tribüne und wir hatten das angemeldet. Jedoch nach 2, 3 Namen, die aufgerufen wurden, musste man eben die Sitzung für eine halbe Stunde unterbrechen. Moni erzählte auch schon gerade von dem WDR-Team, das da war. Ich saß zufällig nicht, ich ahnte es ja schon, ich saß dann da oben auch und auch der WDR musste für diesen Tag seine Aufzeichnung beenden und die waren natürlich auch stinksauer und haben dann eben diese Zeit damit gefüllt, dass sie uns interviewt haben, weil, wie gesagt, wie Monia schon sagte, sie wollten danach eigentlich filmen, aber das durften sie ja jetzt nicht mehr. Also für den gestrigen Tag war, ich glaube, ab 17 Uhr oder so weiter, weil alle Videoaufnahmen waren beendet. Ja, und ich sag nochmal, tatsächlich, so meine Wahrnehmung ist, die werden immer nervöser da. Die haben komplett ihre Souveränität verloren, vor allen Dingen die Sitzungsleitung, was mal zeigt, wie bedrohlich wir für die sind. Und bedrohlich heißt übersetzt dann auch relevant. Ne? Die Grünen stehen bei 7% und alles, was wir da an die Öffentlichkeit bringen, ist für die natürlich peinlich. Also der Hintergrund ist natürlich der, dass wenn wir gefilmt hätten, hätten wir natürlich mit entsprechenden Bildern, hätten wir die Namen auf Twitter vorgeführt. Das haben die gewusst. Und das war der einzige Grund, warum die dann, sag ich mal, das Filmen unterbunden haben. Und auch insofern alles richtig gemacht. Ich habe jede Menge Nachrichtensendungen gehört, wo dieser Eklat der Piratenpartei benannt wurde und Piratenfraktionen. Und dadurch sind wir jetzt tatsächlich mit so einer Geschichte überhaupt wieder in die klingenden Ohren gekommen. Und von daher, also sowas haben wir lange Zeit uns nicht getraut. Also von daher alles gut. Okay. Gibt es sonst noch was zu berichten? Möchte jemand ergänzen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Jetzt hat die ESAN so viel protokolliert, jetzt muss ich nach unten scrollen. Ja, und da kann ja, Jürgen, hast du eine Frage dazu? Ja, eine Ergänzung dazu, vielleicht am Rande. Ich bin in den letzten Wochen mehrfach von einer grünen Fraktion hier in der Kommunalpolitik angesprochen worden. Sie hätten Probleme. Und ob ich sie unterstützen würde, das habe ich selbstverständlich nicht verneint. Und siehe da, im Rahmen des 2020 Gute Schule habe ich auch da sofort einen Antrag mit reingemogelt. Und zwar, dass die digitale Investition nicht erst 2020 stattfindet, sondern jetzt schon. Okay, es geht hier tatsächlich um Fraktionen, ich glaube Landtag. Aber auch vielen Dank dafür. Das bitte an solche Sachen immer an presse@piratenpartei-nrw.de schicken. Die sammeln gerade solche Erfolgserlebnisse. So, ich glaube, Moni, du kannst hier gerade auch noch drin sitzen bleiben. Es gibt den Kurzbericht der Wahlkampforga. Ja, bei allem, was ich jetzt in der Fraktion sehr positiv fand, gibt es viele Dinge, die auch da im Moment sehr positiv laufen. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass das Social Media Team im Moment wirklich großartige Arbeit macht, finde ich dafür ein herzliches Danke. Viele andere Sachen laufen auch, aber wir haben ein paar ziemlich große Baustellen und ich hoffe, dass wir die am Wochenende, da ist es Campaigning-Seminar ja nochmal Samstag und Sonntag, dass wir die beheben können. Ich weiß, dass viele hier, ne, sag ich mal, auf heißen Kohlen sitzen. Wir kriegen ganz viele Anfragen, Wahlprogramm, Flyer, Giveaways und so. Und soweit sind wir einfach nicht. Wir haben so ein paar wirklich Baustellen, wo wir gucken müssen, wo es halt nicht rund läuft, wo wir aber im Moment ganz intensiv dran arbeiten. Und ich hoffe, dass wir das jetzt ganz, ganz zeitnah geregelt bekommen. Vielen Dank. Derselben Hoffnung bin ich natürlich auch. Ich bin auch zuversichtlich, dass es geht. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal dazu aufrufen, und das möchte ich jetzt hier nicht lange diskutieren, aber das können wir am nächsten Donnerstag oder im Nachgang machen. Der Andreas Wagner sitzt hier auch im Mumble in dem Zuhörerraum. Und ich meine mich recht zu erinnern, dass er sich um die redaktionelle Überarbeitung des Parteiprogramms gewidmet hat. Jetzt ist es so, dass das natürlich nicht eine One-Man-Show ist, oder auch wenn es auch zwei Leute wären. Das lässt sich eben nicht so schnell erledigen. Und ich würde mir wünschen, Andreas, wie gesagt, ich möchte das jetzt hier nicht groß diskutieren, nur kurz ansprechen. Ich würde mir wünschen, wenn ihr direkt mit dem Andreas oder an wahlkampf@piraten.nrw eine Unterstützungs-E-Mail schreibt, dass ihr dabei gerne unterstützen würdet, das Wahlprogramm redaktionell zu überarbeiten. So, dass das eben das Rechtschreibfehler rausgehen, also auch ein Lektorat, aber auch, dass die Teile, die noch nicht eingepflegt sind aus den Anträgen, das ist zum Beispiel sehr groß der Block, der digitale Kompass, dass wir diesen in einem Fluss auch in das Wahlprogramm einfügen können. Das benötigt aktuell noch eben ein bisschen Arbeit. Und wenn die Presse immer anfragt, dann schicke ich denen immer zwei Teile. Einmal den digitalen Kompass als solches und das Wahlprogramm aus dem Wiki. Darf ich da mal eben zwischen? Also das mit dem digitalen Kompass haben wir, glaube ich, geklärt, ohne dass ich das jetzt an dieser Stelle näher ausführen will. Es geht, glaube ich, auch weniger tatsächlich um redaktionelle Sachen. Der Daniel hat sich das Wahlprogramm vorgenommen und hatte gesagt, dass halt der ein oder andere Rechtschreibfehler noch drin ist. Und das ist halt auch so, wenn man es liest, man überliest das sehr schnell. Und deshalb brauchen wir tatsächlich in erster Linie, glaube ich, jetzt Leute, die sich das vornehmen und nach Rechtschreib- und Kommata-Fehler durchsuchen. Das wäre schon sehr, sehr hilfreich, wer da jetzt ein, zwei Tage Zeit für hat, und ja, bitte an Wahlkampf@ oder vielleicht auch direkt an Daniel wenden. Da würden wir uns drüber freuen, wenn wir da noch ein paar Leute hätten, die das machen würden. Wunderbar, dann ist ja das auch weiter, als ich das schon dachte. Das hört sich sehr gut an. Bernd, du hast eine Wortmeldung. Ja, ich habe eine Frage, vielen Dank. Und zwar, Moni, du sagtest gerade, dass wohl am Wochenende nochmal ein Kampagnenseminar wäre. Ich dachte, die Termine waren jetzt alle gewesen. Ist da was nachgebucht worden oder wie kommt das zustande? Nein, okay. Nein. In dem Paket waren schon zwei Nachtermine drin. Und wir werden den einen jetzt am Wochenende machen und einen wird es noch im April geben. Aber das ist alles mit dem, was ihr dafür ausgegeben habt, abgegolten. Also da gibt es jetzt keine Folgekosten. Also das war alles schon mit in diesem Paket drin. Ja, alles klar. Ich weiß, dann weiß ich, was du meinst. Okay, alles klar. Danke. Okay, dann ist die Frage geklärt. Jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen jetzt hier keine großen Fragen machen, weil das Wahlkampfteam hat ein Treffen, eine eigene Sprechstunde und diese findet eben vor der Landesvorstandssprechstunde statt. Also nächste Woche Donnerstag, Moni, was war das, 20 Uhr? Ja, also ich war aber die letzten Wochen eigentlich jeden Donnerstag hier. Also donnerstags, sage ich mal, 7:30, 8 bin ich dann auch da, wenn es irgendwie was zu besprechen gibt. Wir haben jetzt auch donnerstags schon mit einzelnen Gruppen aus dem Wahlkampfteam Termine gemacht und insofern habt ihr da ganz große Chancen, halt donnerstags abends jemanden von uns zu erwischen. Genau, da drin dürft ihr erzählen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ich sag mal, die Nase auf dem Plakat gefällt nicht, bis hin zu organisatorische Hilfeleistung und so weiter. Also das ist die Sprechstunde für das Wahlkampfteam, um Fragen eben von Face-to-Face zu klären. Ja, vielen Dank, Moni. So, kommen wir hier weiter. Zeile, die ist dann, fügt ihr ein, wundervoll, 158, Antrag an den Landesvorstand. Und jetzt haben wir hier einen Antrag, Typ Sonstiges, 242255. Aufstellungsversammlung Bundestagswahl, Rhein-Erft-Kreis und Euskirchen. Der Antragsteller ist der Utzer. Ich habe ihn heute hier schon gehört. Utzer, möchtest du deinen Antrag kurz vorstellen? Ja, der Utzer scheint nicht da zu sein. AFK. Hallo Vorstand, wir haben hier in unserem Kreis eine Bundestagswahlkreis mit Kreis Euskirchen zusammen und einen komplett in unserem Kreis liegen, soweit wir. Ich glaube, das ist. Jetzt ist der Utzer da. Utzer, möchtest du noch mal kurz zu deinem Antrag was erzählen? Ja, auf dem Plambel ist das ein bisschen blöd, den Raum zu finden. Wir haben da mit Euskirchen zusammen einen Wahlkreis für die Bundestagswahl und würden gerne eine Aufstellungsversammlung durchführen. Und soweit uns das bekannt ist, gibt es keine aktiven Piraten in Euskirchen. Und wir würden gerne mit unserer Aufstellungsversammlung alle Aufstellungsversammlungen auch für Euskirchen durchführen. Also ich denke mal, das ist okay. Wir werden am 8.3. ja für die Landtagswahl die Aufstellungsversammlungen für Düren und Euskirchen gemeinsam machen und werden dann auch schon mal feststellen, ob wir irgendjemand aus Euskirchen aktiviert kriegen dafür. Okay, jetzt sehe ich irgendwie nicht so richtig den Antrag heute auch drin. Ich glaube, das war auch so bei uns im Gesprächsverlauf. Das war auch eigentlich, glaube ich, eher nicht als Antrag gedacht, sondern das war mehr eine Frage, um herauszufinden, ob ihr so machen wollen würdet. Und dann würde ich das beantragen. Also ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es dann jetzt als Antrag in der Vorstandssitzung gelandet ist. Aber es ist okay, ich würde da dann nochmal einen Antrag stellen. Und vielleicht könnt ihr auf dieses Ticket noch antworten, was eure Ideen sind und dann stelle ich einen Antrag basierend auf den Antworten, um das dann durchführen zu können. Ja, du brauchst eigentlich keinen Antrag stellen, sondern da der Rhein-Erft-Kreis ja ein Teil dieses Wahlkreises ist, kann entweder Euskirchen oder Rhein-Erft dazu einladen und da Euskirchen ja nicht aktiv ist, macht ihr das. Das ist an sich das logisch, aber nicht antragsnotwendig. Ansonsten gilt das, was immer ist, Mail an Verwaltung mit den Postleitzahlen, die da zum Tragen kommen und dann kriegst du von mir die Daten. Es geht ja nicht nur um den Wahlkreis, der überschneidend zwischen beiden Kreisen ist, sondern es geht auch um einen Wahlkreis, der ausschließlich auf dem Gebiet Euskirchen liegt. Ja, und auch hier genau das gleiche Vorgehen, wie der Ralf das gerade sagte. Solche Fälle haben wir jetzt auch in der Vergangenheit zur Landtagswahl einige Male gehabt. Bielefelder haben Gütersloh eingeladen. Dann checken wir das einmal ganz kurz und wenn das alles koscher ist, dann geht das raus. Und für die Bundestagswahl habe ich eben auch den Link zur Liste eingetragen. Es gibt keinen Euskirchener Kreis separat. Es gibt nur Euskirchen, Rhein-Erft-Kreis 2 und Rhein-Erft-Kreis 1, weil Euskirchen ist so klein, hat so wenig Menschen, dass das bei euch mit runterfällt sozusagen. Ah, das ist mein Irrtum dann. Alles klar, das heißt, die haben nur den mit uns überschneidenden Wahlkreis. Okay, danke. Genau, nur für die Landtagswahl gibt es einen eigenen Euskirchener Wahlkreis. Okay, dann haben wir das hier, glaube ich, geklärt, oder? Utze, damit wir das jetzt hier schick machen können, auch wenn dieser Antrag nicht wirklich Antrag ist, würdest du diesen Antrag zurückziehen? Ja. Wundervoll, damit ist der Antrag zurückgezogen. Hatte ich nicht noch eine Wortmeldung von Bernd gesehen? Ach da, Bernd. Ja, vielen Dank. Nee, die war schon von einer halben Stunde, hat sich schon erledigt. Ich würde die Sitzungsleitung bitten, da vielleicht mal geflissentlich drauf zu achten. Ja, ich manchmal mache ich den Michel. Bernd. Ja, hat sich doch erledigt, alles klar. Wundervoll. Danke. Vielleicht die Sitzungsleitung auch bitten, auch mal zuzuhören. Dafür hatte sie jetzt zweimal die Gelegenheit. Bernd möchte sie nicht noch was sagen. Okay, kommen wir zum nächsten Zeile 199 mittlerweile. Die Antragsnummer 242391, Versendung von Informationsmaterial sowie Auswahl von Flyern und Giveaways. Der Landesvorstand möge den Versand von Informationsmaterial beschließen und eine Auswahl von Flyern und Giveaways definieren. Der Antrag kommt von der Hermie. Ich sehe sie gerade hier nicht im Zuhörerraum. Wenn ich das jetzt hier noch richtig in Erinnerung habe, soll es in der sogenannten Wahlkampfzentrale, das Team der Wahlkampfzentrale erreicht in letzter Zeit mehrere Anfragen von interessierten Bürgern, Lehrern und Schülern, ob die Zusendung von Informationsmaterial möglich ist. Der Vorstand möge beschließen, grundsätzlich den Versand von Informationsmaterial zu definieren, eine Auswahl von Flyern, Giveaways entsprechend kostenlos Interessenten zu versenden. Die Abgabemenge soll eine hausübliche Menge sein, also wenn da jemand sagt, ich will 10.000 Grundsatzprogramme haben, dann wird das langsam komisch. Zusätzlich sollen entstehenden Kosten für Informationsmaterial Geld der LAFA ein Betrag von 250 Euro zur Verfügung, inklusive für Portoversand und so weiter. Also, wir werden, soweit ich das jetzt hier verstanden habe, gleich auch nochmal Redebedarf da dran, soweit ich das verstanden habe, sind eben diese 250 Euro für Porto und Versand so gesehen, weil Giveaways bzw. Werbematerial werden wir drucken und das werden wir dann aus diesem Bestand nehmen. Habe ich das so richtig verstanden, LAFO-Kollegen? Würde ich so sehen. Und tatsächlich ist es so, dass Anfragen kommen von Schulen, die teilweise 140 Wahlprogramme haben wollen, weil die etwas größere Podiumsveranstaltungen auch machen, die dann im Unterricht vorbereiten. Und dafür wollen die Material in der Hand haben von allen Parteien, die kandidieren und irgendwie sowas auch haben. Moni. Ja, genau. Wir haben jetzt schon privat gedruckt, weil wir jetzt auch schon Sachen rausgezogen haben. Also aus dem Bildungsprogramm, das war gefragt. Aber ich glaube, es geht halt nicht nur um Programm. Es geht auch darum, dass man tatsächlich Flyer oder so haben möchte und dass es dann, sag ich mal, ein Kontingent geben müsste, was wir verschicken können. Ja, also jetzt unabhängig davon, dass wir Flyer drucken müssen, das ist ja vollkommen klar, aber eben auch, dass wir was zurückgelegt haben, inklusive auch Budget, dass ich nenne es jetzt einfach mal, jemand von uns seine 7,50 € für ein Paket, 7,90 €, Entschuldigung, schnüren kann und zu einer Schule das hinschickt. Also jetzt bist du rausgegangen aus dem Sprechenraum. Also es war jetzt fast eine Frage. Meintest du das so? Ja, ganz genau. Okay. Ja, gibt es weiteren Redebedarf von den Vorstandskollegen? Ja. Oh, schön, erzähl. Also ich habe kein Problem mit der Kohle, was dieses Werbematerial kostet. Das ist natürlich gut angelegtes Geld. Ich habe auch kein Problem mit der Kohle, was den Versand betrifft. Ich möchte aber zumindest in den Raum die Frage, je nachdem, wie viel Material wir zur Verfügung stellen, die auch genug Zeit haben, den Versand zu organisieren. Also ich bin ja gebranntes Kind. Ich erinnere nur immer an 2013, wo wir sehr, sehr viel Werbematerial nach der Wahl einfach weggeschmissen haben. Das möchte ich gerne vermeiden. Also das sollte schon irgendwie mit Augenmaß erfolgen. Habt ihr da irgendwie eine Info für mich, mit welchem Volumen und mit welchem Arbeitsaufwand ihr rechnet? Also das, was ich jetzt einkommend gesehen habe, ist das Volumen weitaus geringer als das, was wir sowieso eigentlich verteilen wollen auf Infoständen und eigentlich auch aushändigen wollen, also unsere virtuellen als auch normalen Kreisverbände. Das hält sich tatsächlich stark in Grenzen. Es sind nicht viele Anfragen, es sind aber doch einige. Und an die wäre es eben schön, könnten wir das dahin versenden und hätten dafür ein Budget, ohne dass man eben groß in Vorleistung bekommt und mit Antrag und so weiter. Ja, aber wir bestellen ja nicht von der Hand in den Mund. Wir müssen ja irgendwie, wir müssen ja vorher uns überlegen, wie viel stellen wir zur Verfügung und das ist dann eben da. Du meinst für das Moni, du möchtest das sagen. Ich wollte eigentlich auf den anderen Aspekt deiner Frage eingehen. Also ich sehe kein Problem da drin, dass wir Leute haben, die das fertig machen und verschicken. Das kann ich sicherstellen. Also ich weiß jetzt auch nicht, also ich hatte mit Hermia auch nur, sag ich mal, im Vorbeilaufen auf dem Flur darüber gesprochen. Letztendlich wird es ja dann nachher so sein, dass wenn wir Werbematerial haben, wir einen Teil davon einfach für solche Zwecke abzweigen werden. Also ich würde glauben, dass im Moment ein relativ überschaubarer Betrag reichen würde, weil du hast natürlich da recht, wo wir jetzt nicht, sag ich mal, für diese Zwecke irgendwo Material stapeln wollen. Das macht ja keinen Sinn. Aber einfach, dass wir sagen können, wir können halt für ein Budget von, lass mich nicht lügen, erstmal, weiß ich nicht, 400 Euro, das wird wahrscheinlich reichen, sagen, dass wir dieses Budget haben, um diese Sachen bei Anfragen dann verschicken zu können. Ja, ich habe auch schon Anträge gesehen für 2000 Grundsatzprogramme, wo ich dann nicht abschätzen kann, brauchen wir die, brauchen wir 2000 Stück zum Versenden? Warte, das ist der nächste Antrag. Der ist jetzt runter. Und nein, das wird tatsächlich so, wie ich Moni verstanden habe, auch so wie ich das denke. Wir haben dann unsere Flyer, die wir drucken ließen und nehmen uns, ich sag mal, zwei Kartons und die sind einfach dafür, die liegen da einfach in der LGS oder sonst wo und die werden dann verschickt. Wenn dann Anfragen sind, dann nehmen wir uns eben 13 Flyer raus. Manchmal sind es tatsächlich irgendwie, ja, wir brauchen 6 Flyer. Beantwortet das deine Frage? Achso, die Barco hat ja auch noch eine Wortmeldung, Entschuldigung. Ja, aber macht erstmal fertig, weil ich habe auch eine Frage. Stara, beantwortet das deine Frage? Ja, alles gut, danke. Wundervoll, Barco. Ja, also ich verstehe den Antrag nicht so ganz. Also ich lese da unten, dass es eigentlich ein Finanzantrag über 250 Euro ist. Der erste Satz heißt aber, der Vorstand definiert eine Auswahl an Flyern. Was definieren wir? Wann machen wir das? Das kapiere ich nicht in dem Zusammenhang. Ich denke mal, die Definition der Flyer, was Hermi dort jetzt schreibt, ist, dass wir nicht irgendwie 43 unterschiedliche Flyer verschicken, sondern dass wir einen Flyer verschicken, wenn wir einen Flyer verschicken. Dass wir ein Programm verschicken, wenn wir ein Programm verschicken. Und dass wir auch nur einen gewissen Kugelschreiber, ich denke aber nicht, dass wir mehrere haben werden, verschicken, wenn wir Kugelschreiber verschicken. Also es geht darum wohl, dass wir einen Karton an Flyern haben und nicht 13 dort stehen haben. Okay, also es geht nicht darum, dass wir uns jetzt als Vorstand hinsetzen und definieren müssen, welche Flyer überhaupt gedruckt werden, sondern... Nee, da kann ich nochmal... Also wir haben das ja auch schon mal gemacht, durchaus auch vor Ort, dass man so, oder das haben wir auch am Car-Office gemacht, dass man so kleine Pakete schnürt, wo halt ein Kugelschreiber dabei ist, die drei Flyer sind dabei und was weiß ich, was wir dann haben. Und das ist dann so dieses Paket, was wir zuschicken. Wir kriegen ja auch ganz viel Anfragen von Einzelpersonen, die sagen, ach, ne, kriegen wir ja jetzt auch in die Fraktion, könnt ihr uns so ein paar Sachen schicken. Dass man da so ein Paket zusammenstellt, was man dann einfach verschickt. Okay, einverstanden. Dann würde ich sagen, wir ändern das um Typ Finanzantrag. Ja, hier geht es um die 250 Euro Portokosten. Korrekt. Also es geht hier nicht um programmatische Arbeit, es geht nicht um gestalterische Arbeit, sondern es geht tatsächlich, so wie ich diesen Antrag verstehe, um 250 Euro und dass wir sagen, für welche Wurfmaterialien im Versand diese verwendet werden. Das können wir natürlich jetzt, können wir nicht definieren, was das sein wird, das können wir uns aber für die Zukunft auf die Hose schreiben, weil wir die Flyer noch nicht haben. Aber ich denke mal, der Arbeitsauftrag ist klar. Gut, ich habe dann ich habe das dann als Finanzantrag umformuliert. Wundervoll. Okay, gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Moni, hast du noch Redebedarf? Nö. Okay, ja, weil du noch sprechen warst. Okay, dann stimmen wir jetzt, wollte ich schon sagen, Entschuldigung, dann stimmen wir das jetzt ab. Und gibt es jemanden, der dagegen ist? Ist nicht der Fall. Gibt es jemanden, der sich enthält? Auch das nicht ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Nächster Antrag, 242391, Druck vom Grundsatzprogramm. Auch dieser Antrag ist von Hermi. Der Antrag auf Organisation und Druck vom Grundsatzprogramm. Hallo, lieber Vorstand, das Team der Wahlkampfzentrale erreicht in letzter Zeit viel Anfragen von Bürgerlehrern, Schülern und so weiter zu seinem von Informationsmaterial. Das kennen wir alles von oben. Der Landesvorstand beschließt und organisiert den Druck vom Grundsatzprogramm in einer Auflage von 2000 bis 5000 Stück. Die Distribution erfolgt über die Landesgeschäftsstelle oder den P-Shop. Die entsprechenden Kosten können Antragsteller nicht ermitteln, werden da Daten zum Ausführen, Format und Seitenzahl nicht vorliegen. Okay, Ich denke mal, damit ist das Bundesgrundsatzprogramm gemeint, das wir ja alle bekanntermaßen irgendwie in dieser orangenen Softshell-Büchlein kennen. Gibt es Redebedarf aus dem Vorstand? Also es gibt meines Wissens durchaus auch ein Landesgrundsatzprogramm, das das Bundesgrundsatzprogramm dann um landesspezifische Dinge ergänzt. Grundsätzlich halte ich die Idee natürlich für sinnvoll, weil da kommen tatsächlich reichlich Anfragen und es werden mit Sicherheit auch im Wahlkampf, das ist einer der beliebtesten Fragen, nee, Flyer könnt ihr behalten, aber ich hätte gerne mal so ein Grundsatzprogramm, kenne ich halt vom Infostand auch so. Macht es Sinn, das zu drucken? Ich sehe allerdings tatsächlich die Aufgabe eher auch im Rahmen der Flyer-Entwicklung und der Gestaltung bei der Wahlkampforga und dass das letztendlich quasi eher deren spezifische Aufgabe ist und nicht jetzt irgendwas, was wir hier im Vorstand nochmal einzeln beschließen müssten. Ja, natürlich hast du vollkommen recht. Es gibt ein Landesgrundsatzprogramm, nur ich dachte jetzt eben Distribution über den P-Shop, damit wir, dass wir das vorhandene dort zugreifen können. Da ist, glaube ich, nur das Bundes drin. Ansonsten stimme ich dir zu. Außer bei einer Sache, ist es tatsächlich so, dass die Leute ein Grundsatzprogramm haben möchten, anstatt das Wahlprogramm. Ich denke doch, dass das Wahlprogramm eher geflogen sein wird. Ich sehe jetzt zwei Leute im Sprechenraum. Gibt es aber aus dem Vorstand noch Sprachbedarf? Gut, dann nehme ich jetzt... Also in der Bundestagswahl, da wurde wirklich hin und wieder nach Grundsatzprogrammen gefragt. Aber bei in der Menge, wie wir sie zur Verfügung hatten. Deshalb bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe nämlich auch keine Lust, wieder Hunderte oder Tausende Euros in Müll zu werfen. Ne? So, jetzt entschuldigt, ich habe nicht gesehen, wer zuerst dran war, aber die Moni hat schon so viel gesprochen, deswegen nehme ich die Nutzer dran. Ich glaube, dass es wahrscheinlich eher um Landesgrundsatzprogramm geht, weil die Hermi sicherlich die Informationen und Daten zum Bundesgrundsatzprogramm hat und da sicherlich auch einen Preis besorgte. Also ich denke, dass es um was anderes geht. Ja, aber da das tatsächlich nur ergänzend ist und die Bundesgrundsätze, sag ich mal, trotz allem ja auch dann hier fürs Land gelten, das reine Landesgrundsatzprogramm für sich würde ein bisschen allein dastehen und ein bisschen, ich sag mal jetzt, zerhackt und versprenkelt aussehen. Also ich sag mal, ohne die Basis des Bundesgrundsatzprogramms macht das keinen Sinn, meiner Meinung nach. Moni. Und das muss immer als Print sein? So ist der Antrag. Moni. Also Punkt 1, ich kriege immer ganz große Ohren, wenn mir irgendjemand erzählt, da kümmert sich die Wahlkampforga drum, da hätte ich gerne genau gewusst, worum wir uns da zu kümmern haben. Ich würde das gerne mit der Hermie klären. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht auch ausgedruckte, komplette Wahlprogramm meint. Und da das nicht zeitkritisch ist, würde ich euch bitten, das einfach zurückzustellen. Wir klären das bis in 14 Tagen und würden das dann spezifizieren. Wunderbar, das hört sich gut an, weil gerade orakeln wir hier ein bisschen durch. Aber ich glaube, der Utzer hat da manchmal einen kurzen Draht und möchte noch was dazu sagen. Ja, ich wollte auch vorschlagen, dass ihr das zurückstellt und dann später behandelt. Wundervoll. Gut, was sagen die Vorstandskollegen dazu? Ja, genau, bis nach der Wahl zurückstellen, oder was? Ich meine, wir haben März. Wenn du das alles noch drucken willst, wann willst du das machen? Ist die Wahl vorbei? Bernd, möchtest du das ja die Ruhe weg, ganz Bernd, ehrlich. Möchtest du das zurückstellen oder nicht? Ich kann das nicht beurteilen. Mach das, was sinnvoll ist. Okay, dann stellen wir es zurück. Was sagen die anderen dazu? Also ich sehe es durchaus schon ein bisschen zeitkritischer, weil tatsächlich ja schon einige Anfragen dazu irgendwie reingekommen sind. Mehr Wahlprogramm zugegebenermaßen als Grundsatzprogramm, aber allzu lange warten sollten wir da nicht. Und vor allen Dingen, wenn das tatsächlich gestalterisch auch noch irgendwie im aktuellen Look and Feel gemacht werden soll, glaube ich, hat das schon ohnehin einen gewissen Vorlauf noch. Sollten wir damit nicht zu lange warten. Gut. Jetzt machen wir es so. Die Hermie hat das als E-Mail geschrieben, das weiß ich. Und wir machen das jetzt so, jemand kriegt gleich den Hut auf. Ich glaube, das ist der Andro. Und der antwortet gleich oder fragt die Hermie per E-Mail, was sie jetzt genau meint, auf die Fragen, die sie jetzt hier in der Vorstandssitzung aufgetan haben. Ist das ein Deal? Darf ich nochmal was sagen? Lass uns das doch bitte am Wochenende klären, wenn diese ganzen Themen, sage ich mal, auf der Tagesordnung stehen. Können wir das als Paket schnüren und können auch gucken, genau was wir brauchen, wie viele wir davon brauchen. Und ich sag mal, wenn es so zeitkritisch ist, dann könnt ihr das immer noch im Umlauf beschließen, oder? Aber da wird ja vor Anfang nächster Woche wird ja jetzt nichts passieren. Nein, ich möchte aber, dass die Fragen, die wir jetzt hier aufgeklärt haben, die jetzt auch die Isan wundervoll dokumentiert hat, dass wir die auch in diesem Ticket festhalten und gegebenenfalls eben Hermi schon als Feedback geben. Ich weiß, Moni, das ist bei dir ja da auch in einer kurzen Leine, beziehungsweise nicht kurzen Leine, am kurzen Draht, so. Und das klären wir dann übers Wochenende. Vor Montag wird da nichts passieren, da hast du vollkommen recht. Aber dass wir das in diesem Ticket dokumentiert haben. Aber das war auch das, was ich vorhin meinte mit der Zuständigkeit der Wahlkamporga, dass wir das tatsächlich irgendwie in dem Rahmen auch am Sonntag besprechen sollten. Wundervoll. Harald, hattest du auch noch was? Nee, das war das, was ich meinte. Wundervoll. Okay, damit ist der Antrag erstmal nach hinten geschoben. Gibt es dazu Gegenrede? Nein, damit ist der Antrag nach hinten geschoben. Kommen wir zum nächsten. So, das ist jetzt tatsächlich ein interessanter Antrag. Auch Zeile 267, 243185, Elefantenrunde des Saarländischen Rundfunks. Lass mich kurz nach unten scrollen. So, der Gerd Reiner, in seines Zeichens erster Vorsitzender des Saarländischen Landesverbandes der Piraten, hat geschrieben, beziehungsweise fragt an, den Antrag. Der Landesverband Saarland, vertreten durch den Vorstand, beantragt hiermit einen Kostenzuschuss zum Erwirken einer einstweiligen Anordnung des Saarländischen Verwaltungsgerichts zum Zweck einer Teilnahme an der Elefantenrunde des Saarländischen Rundfunks am 16. März zu erwirken. Kurz im Hintergrund, die saarländischen Piraten sitzen im Landtag bekanntermaßen und das saarländische Fernsehen hat dort zu einer Elefantenrunde eingeladen, alle Parteien eingeladen, außer die Piraten. Und selbst die AfD ist eingeladen oder selbst, ich glaube, andere Parteien, die nicht mehr im saarländischen Landtag sitzen, also auf die auf die Parteien, die im Landtag sitzen, wurde nicht grundsätzlich Rücksicht genommen. Nun steht Ihnen das wohl irgendwie zu, sage ich jetzt mal, auf die saarländischen Piraten und wollen das eben per Gerichtsbeschluss sich erklagen, dass sie in dieser Elefantenrunde am 16. März zugegen sein wollen. Und da geht es jetzt eben, ich glaube, sollte diese Klage abgewiesen werden, ich versuche das hier gerade zu schauen, um 2.300 Euro. Und da bittet man uns um nicht gänzliche Kostenübernahme, sondern um Kostenbeteiligung an diesen 2.300 Euro. Gesprächsbedarf. Ja, ich habe das in dem Ticket ja schon angesprochen. Also grundsätzlich finde ich, ist das durchaus wert und wäre ich auch bereit, da irgendwo eine Summe X irgendwie dazu zu schießen, aber viel interessanter fände ich es eigentlich, dass wir das Ganze quasi nur vorfinanzieren und versuchen, über einen Spendenaufruf reinzukriegen, weil ich denke mal, da gibt es genug andere Piraten da draußen, die auch der Meinung sind, das müssen wir uns nicht gefallen lassen und die sicherlich bereit wären, da ihr Schärflein beizutragen. Bernd. Ja, vielen Dank. Finde ich eine gute Idee. Ich frage mich, warum die nicht von selber schon drauf gekommen sind oder solche Sachen angeleiert haben. Ich habe keinen Kontakt zum Vorstand, zum saarländischen Vorstand, aber die Geschichte mit dem Spendenaufruf finde ich gut. Zur Sache selber ist natürlich eine Schweinerei, was die da machen vom SR. Also es ist unfassbar, ehrlich gesagt. Ob du damit sowohl mit Einzelverfügung als auch mit normaler Klage durchkommst, weiß ich nicht. Das halte ich eher für die Erfolgsaussichten, halte ich eher für beschränkt oder begrenzt. Insbesondere glaube ich, dass die Kanzlei, die sich da ausgesucht haben, wahrscheinlich eher nicht die richtige dafür sein wird. Aber das kann man denen nicht reinreden. Nichtsdestotrotz, allein aus grundsätzlichen Erwägungen heraus halte ich durchaus das für wünschenswert, dass wir uns da beteiligen, sofern halt da kein durch Spenden nichts oder nicht genug zusammenkommen. Ich würde mich einfach mal aus dem Fenster wagen und sagen, dass wir durchaus da 500 Euro für uns beteiligen können. Das ist eine Sache, die da, ich denke, da müssen wir auch Zeichen setzen und da hat, glaube ich auch der Saarländische Landesverband unsere Unterstützung verdient. Vaku. Wenn ich den Antrag richtig verstehe, gibt es grundsätzlich schon mal 930 Euro, die die selber stemmen und es könnte sich bis auf 2.300 Euro anwachsen. Das können sie nicht mehr stemmen. Also die Differenz wäre dann 1.370, die sie irgendwie eintreiben wollen. Da wären wir natürlich mit 500 Euro schon ziemlich gut dabei. Aber ich würde mich dem Vorschlag anschließen. Ich sage ja bis zu, wir können auch weniger machen. Das war einfach mal eine Hausnummer reingeworfen. Also ich bin da, wie sagen wir, verhandlungsbereit. Also man hat mir zu verstehen gegeben, Isan, du wolltest was sagen, kurz. Bei mir ist das Padplot. Ist das bei irgendjemand anderem auch? Weil ich kann im Moment nicht schreiben. Haben wir im Schiedsgericht gerade genauso. Okay, das Pad ist weg. Ich habe das. Bei mir geht es nochmal ausmachen, nochmal neu reingehen. Vielleicht geht's dann wieder. Habe ich, aber funktioniert nicht. Okay. Ich notiere das vielleicht gerade lokal im Notepad oder so weiter. Kannst du da okay, jetzt ist bei mir auch weg. Okay, machen wir weiter. Auch ich pflichte Bernd dazu bei. Man gab mir zu verstehen, beziehungsweise der 1V gab mir zu verstehen, dass 930 Euro könnte man gerade noch so locker machen. 2300 Euro, da geht es in die Diskussion. Natürlich sehen die das natürlich gerne, wenn da ein bisschen mehr reinkommt. In einem Spendenaufruf bin ich auch ganz dabei, halte ich aber auch für sehr zeitkritisch, dass wir, also wenn, dann müssten wir jetzt hier und heute, glaube ich, auch eine Zahl beschließen, könnte mich der von Bernd anschließen, so dass sie da eine Gewissheit haben und sagen können, okay, sollte die ganze Kiste hier vor die Hunde gehen, also und auf 2300 Euro enden, dass sie auch unsere Zusage haben. Natürlich können wir unabhängig davon auch noch einen Spendenaufruf machen, nur dass sie eben auch sofort handeln können und nicht erst auf unseren Spendenaufruf bzw. deren Einnahmen warten. Ja, den Spendenaufruf würde ich dann auch sehen, dass wir dadurch unseren Anteil reduzieren über das, was reinkommt. Also dass im Endeffekt wir dieses Geld auch als Spendenaufruf hier bei uns verbuchen und denen dann überweisen. Ich kann keine Wortmeldung in den Pet-Chat, deshalb in den Chat schreiben, deshalb sage ich jetzt einfach mal was. Natürlich finde ich das wünschenswert. Und natürlich würde ich gerne was dazu tun, aber ich habe da ein generelles Problem mit. Wir haben gerade zumindest auf dem Papier relativ viel Kohle und ja, die Partei geht gemeinsam unter oder besteht gemeinsam und lebt gemeinsam weiter. Wir haben auch den Wahlkampf in Berlin unterstützt, Kämpfe in anderen Bundesländern durch Reisekostenzuschüsse und sonst irgendetwas. Aber ich finde, nach wie vor, die Gelder, die uns zur Verfügung gestellt werden, werden uns für Politik und für politische Willensbildung in NRW zur Verfügung gestellt. Und wir zahlen jetzt demnächst in den Länderfinanzausgleich 140.000 Euro. Und der wird umverteilt. Ich finde das relativ viel Geld. Ich habe kein Problem damit, 500 Euro nach Saarland, in Saarland zu geben. Aber irgendwie finde ich das seltsam. Gibt es weiteren Redebedarf? Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, das kann jetzt leider nicht im Pad drinstehen. Ich glaube, weil die Pads gerade irgendwie offline sind, gehe ich richtig der Annahme, dass wir jetzt über 500 Euro aus, als 500 Euro als Zuwendung, als Zuschuss abstimmen. Ja. Wir sehen das die Kollegen auch so, ja, ne? Nee. Ich würde sagen, dass wir, sag ich mal, eine Kostenübernahmeerklärung für bis zu 500 Euro machen. Im Falle dessen, dass der Gesamtbetrag nicht anderweitig gedeckt wird, zum Beispiel könnte es ja sein, dass andere Landesverbände auch was dazu geben. Es könnte sein, dass gespendet wird. Und gerne beteiligen wir uns angemessen daran, vielleicht mit einem Differenzbetrag. Aber ich bin jetzt nicht dafür, automatisch direkt 500 Euro da zu geben. Bis zu. Können die Kollegen da mitgehen? Jo. Ja. Ja. Okay. Ja, damit haben wir auch schon fast die Abstimmung. Ja, dann stimmen wir jetzt. Wer ist dagegen, den saarländischen Piraten zur Unterstützung ihrer Klage bis zu 500 Euro als Kostenzuschuss zu geben? Ist niemand dagegen? Enthält sich jemand? Ja, ich möchte mich aus vorgenannten Gründen enthalten. Okay, der Stahlrabe enthält sich. Ja, damit ist der Antrag angenommen mit der Enthaltung von Stahlrabe. So, jetzt scroll ich mal runter in mein Pad. Bei mir ist es noch da, aber ich kann nicht schreiben. Das müsste jetzt sein, die Zeile 295 ist gerade bei mir, der Antrag 243223. Finanzantrag Kosten für Außendarstellung VKV Essen. Der Antragsteller ist der Wilfried. Ist der Wilfried heute hier? Unterstützer sind sowohl. Entschuldigung, wenn das bei dir noch lesbar ist, dann kopier mal den Text irgendwo hin, dass du den sichern kannst. Sichern meinst du jetzt, aber nicht hier ins Mumble kopieren. Okay. Also, ich habe kopiert. Aber der Wilfried ist dennoch Antragsteller. Unterstützer sind dabei Hartmut, Frank und Matthias. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt hier, glaube ich, auch keinen in der Mumble. Dabei geht es, ich glaube, Andro, du kannst was zu diesem Antrag erzählen. Nö. War das nicht die Sache? Dann habe ich das verwechselt. Ah, Entschuldigung, ich habe das verwechselt tatsächlich. Der Stammtisch des VKVS hat beschlossen am 24.01.2017 wie folgt. Bezahlte Unterstützung zur Außendarstellung der Piraten für einen Monat. Finanzantrag 225 Euro für die Bezahlung, für die bezahlte Unterstützung für einen Monat. Abstimmung viermal Zustimmung. Okay. Irgendwo verstehe ich den Inhalt nicht. So wie ich das verstanden habe, geht es um eine Dienstleistungsrechnung von jemand, der bereit ist, kontinuierlich einen Monat lang die Arbeiten für den Wahlkampf auch verlässlich durchzuführen und schreibt dafür eine Dienstleistungsrechnung von 225 Euro. Ich möchte das gerne im Antrag drin haben. Ich möchte solche Anträge nicht abstimmen, wo einfach nur eine Zahl abgerufen wird und ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür wird das Geld ausgegeben. Ich möchte bitte, dass wir den Antragstellern schreiben. Schönen Dank für deinen Antrag, aber bitte spezifizier das bitte. Wofür genau wird das Geld ausgegeben und beschreib das mal. Die stehen in dem verlinkten Pad drin. Die ich langsam schon wieder ein. Ja, okay. Der ist, glaube ich, als Umlauf reingekommen gestern, beziehungsweise als normaler Antrag per E-Mail reingekommen. Ich denke mal, das können wir schreiben. Und auch hier, wir müssen dort nicht 14 Tage warten, um das zu erklären, sondern das können wir natürlich dann auch im Umlauf erklären. Ist das ein gangbarer Weg für die Kollegen und Kolleginnen? Ja. Ja, klar. Auf jeden Fall. Wundervoll. Also ich muss ja auch gestehen, auch ich habe den Antrag gestern nicht mehr gesehen und für mich wurde es jetzt auch nicht klar, über was wir hier eigentlich abstimmen. Danke, Harald, dafür die Erklärung. Ansonsten im Übrigen als Anmerkung finde ich das mal durchaus legitim. Wir haben allenthalben das Problem, dass wir vielleicht Kohle im VK haben, aber keine Manpower. Und bei anderen Parteien ist es gang und gäbe, dass man zum Beispiel Firmen damit beauftragt, Wahlplakate aufzuhängen oder Flyer zu verteilen. Das ist jetzt zwar so generell nicht unser Ding, aber das ist durchaus etwas, worüber man mal nachdenken kann, insbesondere wenn sich das um solche Beträge handelt. Okay, gehen wir mal weiter. Ich glaube, das müsste jetzt Zeile 323 sein, 243207, Kabelbinder. Auch gestern reingekommen. Der Antragsteller ist der Daniel. Ich glaube, es ist Daniel Jäger. Der Unterstützer ist der Ralf und der Andreas. Wer ist denn wohl der Ralf und wer ist denn jetzt der Andreas? Also, will einer von euch zwei beiden den Antrag mal vorstellen? Na, eigentlich hat sich der Ralf der Ralf hat sich drum gekümmert die ganze Zeit. Der kann das, glaube ich, am besten. Ja, ich muss eben scrollen. Warte. Ach Leute, da gibt es ja nicht so viel drüber zu sagen. 80 Euro für Kabelbinder, zack, weiter. Genau, sind drei so Sets, 20 Euro, glaube ich, plus Märchensteuer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind das drei Sets für Kabelbinder, die wir brauchen, um plakatieren zu können. Okay. Bernd, ich will natürlich jedem Antragsteller seine Gelegenheit geben, dort seinen Antrag vorzustellen. Marco, du wolltest noch was sagen? Das ehrt dich. Ja, ich bin dafür. Okay. Ist jemand gegen diesen Antrag? Enthält sich jemand? Boah. Also ist dieser Antrag angenommen, sogar einstimmig. Jetzt machen wir gleich hier das Fass auf. Jetzt sind wir als Linker jetzt habe ich das Wort vergessen. Also machen wir kein Fass auf. Okay, nächster Antrag 347, Zeile 347. Das ist der Antrag 243229, Budget für einen Stromerzeuger aus dem VKV Recklinghausen. Der Antragsteller ist der Joschi, der Unterstützer sind Melanie, Helder und Tatjana. Ich sehe den Joschi im Sprechraum. Ja, genau. Wir haben es gestern Abend abgestimmt. Wir haben uns bis jetzt immer mit so einer Kombi aus Umwandler und Batterie geholfen. Wir haben verschiedene elektronische Geräte, also einen Kompressor, den wir für die Ballons benutzen. Wenn wir genügend Leute sind, haben wir als Kundenstopper immer eine Popcornmaschine dabei. Die zieht relativ gut die Kinder an und die Eltern müssen sich dann halt das anhören, was wir sagen. Klappt wunderbar. Wird am 1. Mai auch wieder einen riesen Auflauf geben, aber die Dinger sind jetzt für die Infostände innerhalb der Stadt, wo die Stadt uns mehr schlecht wie recht immer Strom zur Verfügung stellt, nämlich meistens gar nicht. Und deswegen möchten wir einen Stromerzeuger haben, der ist leider nicht billig, weil der leise ist und transportierbar ist. Das ist das Problem und da gibt es halt in diesem Bereich halt erst so ab 500 bis 600 Euro Geräte. Wir brauchen ein Gerät ungefähr, was 2 kW maximal hat, 1,5 Dauerleistung. Und ich habe euch einen Link reingetan, das war jetzt unser Vorschlag. Wir hatten gestern abgestimmt, ohne Gegenstimmen, alle haben Ja gesagt. Und deswegen möchten wir das. Der Bernd hat eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Ich komme nämlich doch jetzt das Pad wieder da. Das ist hier alles ein Hin und Her. Deswegen, ich kann das jetzt erstmal schriftlich nicht mitverfolgen. Aber grundsätzlich erste Bemerkung. Also, ihr seid der erste und einzige, die erste und einzige Gliederung, die für Infostände Strom braucht. Ich habe also das bisher bei den Piraten noch nicht gesehen, aber es kann auch eine Bildungslücke von mir sein. Köln hat das auch. Ja? Ah, okay, gut. Na gut. Auch da ist es mir zum Beispiel bei Sachen wie vor der Gamescom und so, ist mir das nicht aufgefallen, dass Köln das hätte. Also wäre mir auch neu in dem Fall. Aber da das ganze Anlagevermögen dann wäre, stellt sich natürlich die Frage, wo soll das dann stehen? Wo wird sich das dann befinden, dass der Eigentümer dieses Stromerzeugers natürlich der LV ist, denke ich, ist klar. Ja, es wird sein, wie es immer bei uns im Kreis ist. Die Sachen stehen bei mir. Wir haben eine eigene Hütte dazu zur Verfügung. Auch abschließbar, also da geht nicht einer vorbei und klaut. Da muss er schon ein bisschen Aufwand treiben. Es ist genauso wie der Anhänger. Der steht jetzt, ja, der wird jetzt hier nicht so anders stehen, aber der steht noch bei mir. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn wir den nicht gebrauchen, gerade mal von LV anzufragen, ob sie ihn ausleihen dürfen. Die Option existiert ja auch beim Anhänger in der Hinsicht. Und wie gesagt, das Ding steht bei mir, wird dann immer jenes Mal rausgenommen. Wir haben jetzt die letzten 6 Wochen vor der Wahl definitiv 1 bis 2 Stammtische in der Woche. Ich weiß nicht, wenn du am 1. Mai mal bei uns auftauchen würdest, siehst du, dass wir halt normalerweise eine Zuckermaschine, Popcornmaschine und einen Kompressor haben, die wir massiv auch einsetzen. Sonst könnten wir dieser mal eben 3000 Piratensäbel auch nicht schaffen. Das kannst du mit Pumpen nicht erreichen. Und dafür brauchen wir halt den Strom. Und es hat sich halt gezeigt, bis jetzt konnten wir den schnorren. Aber da wir Piraten sind und nicht SPD und CDU heißen, sind die Anteile der Steckdosen immer kleiner geworden, bis hinter alle sagt nein. Deswegen brauchen wir den leider. Ja, zweite Nachfrage, wenn es gestattet ist, Roni. Ja, dann klar. Ja, also grundsätzlich, also ich denke, dass solche hier Zuckerwatte, Popcornmaschinen und so weiter, glaube ich, ist ein guter Blickfang, ist auch, glaube ich, ein guter Kundenstopper. Das heißt also, eine Investition in solche Dinge oder auch zum Support von solchen Sachen, die halte ich grundsätzlich nicht für falsch. Insbesondere auch diese ganze Luftballonaufblasarie, das macht schon, sag mal, einen Unterschied, wenn man da mal ganz bequem per Kompressor die Dinger da aufpusten kann. Frage, wie groß ist so ein Ding? Wie stelle ich mir das vor? Also wie transportiert ihr den? Und der läuft mit Benzin oder was, ne? Ja, also er wird mit Benzin laufen. Klar, wir machen uns jetzt keine Gedanken, wie der Benzin da reinkommt. Da werde ich wohl zahlen, ist kein Problem. Transportieren, ja, 22 Kilo habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Also machbar ab in den Anhänger. Ist eine größere Aktentasche. Genau, ab auf den Anhänger und durch die Gegend fahren und Anhänger hinter den Infostand stellen. Der hat 54 dB auf 7 Meter. Das heißt also, wenn der, ja, okay, die darfst du nicht immer im Anhänger stellen, sondern wahrscheinlich darunter, kannst du sogar hinter dem Infostand stellen. Das ist also kein Problem, deswegen halt auch teurer. Ne? Man hätte große Schwere für auch 300, 400 kriegen können, aber das wäre jetzt genau für unseren Sinn nicht geeignet. Darf ich kurz reingrätschen? Also ein bisschen größer als eine Aktentasche sind die Geräte schon, etwa Größe Umzugskarton. Und einer, der nur 54 dB hat, ist wirklich empfehlenswert. Wir haben auch so einen. Einige Veranstalter auf Straßenfesten verlangen abendliche Beleuchtung. Da gibt es dann Steckdosen, aber wir haben halt auch öfter die Situation, dass keine Steckdose da ist. Wir aber Strom brauchen, zum Beispiel für die Nebelmaschinen, auf Hanfmessen etc. Und wie gesagt, ein Stromerzeuger, der ein bisschen teurer ist, aber nur 54 dB Lärm macht, das ist wesentlich besser als die großen, schweren, die vor sich hinrattern. Da kannst du nämlich kein Wort mehr verstehen. Das ist übrigens Köln. Und Das noch war ein. Köln, jawohl. Genau, und danke. Und ich habe noch eins vergessen. Wir haben auch eine Seifenblasenmaschine, die dauernd läuft. Okay, jetzt hast du mich überzeugt. Alter, ihr seid da voll ausgestattet, offensichtlich. Das geht, kein Scheiß. Also das musst du filmen, das will ich sehen. Ich habe noch nie eine Seifenblasenmaschine gesehen. Wenn ihr eine Nebelmaschine habt, dann sagt er Bescheid nochmal. Nein, gibt es noch weitere Fragen aus dem Vorstand zu diesem Antrag? Ja, nach dem Hänger und der Maschine frage ich mich, habt ihr denn dann auch noch genug für Plakate und Giveaways über? Wenn du unser VKV-Budget kriegst, wirst du schlagartig rot und fragst, wie sollen wir das loswerden? Ja, ist leider so. Haben wir massig genug. Und es kratzt uns nicht an, ehrlich gesagt. So, und genau das ist der, ich so ein bisschen das Problem habe. Ein gekapselter Stromgenerator ist total geil. Kilowatt ist schon ein Kracher, aber 600 Euro, die kann man ausgeben, nur weil das Geld gerade da ist. Irgendwie, also 600 Euro tun mir schon richtig weh, auch wenn der VKV das zur Verfügung hat. Ich bin da nicht, die ganzen Anwendungen, die ihr da aufgezählt habt, auch total geil und das wird auch Publicity erzeugen. Aber ich hoffe, dass wir in 2 Jahren nicht bittere Tränen weinen, wofür wir jetzt Geld ausgegeben haben. Ich bin da absolut sicher, dass wir das nicht tun, weil tatsächlich bin bei den Infoständen dabei gewesen und es gibt ja immer die große Infragestellung von Infoständen, weil die ja nichts bringen. Die Recklinghäuser beweisen, dass das das Gegenteil ist. Die drehen da wirklich 3000 von diesen Luftballonsäbeln auf so einem Stadtfest und da ist die Hölle los. Die sind auch teilweise mit 5, 6, 7 eigenen Piraten an dem Stand und die schnurren rum und reden miteinander, sondern die machen alle was und das ist auch ein super Vorbild, wie man mit Infoständen wirklich viele, viele Menschen erreichen kann. Und da braucht man auch die technische Infrastruktur für. Also Bernd, ich habe deine Wortmeldung gesehen, ich möchte auch noch was dazu, aber vorher sagen, tatsächlich ist der VKV Recklinghausen bis jetzt sehr vorbildlich damit umgegangen, wie die Anträge zu stellen sind. Es ist tatsächlich häufig auch im Einzelnen geklärt, auch bei größeren Beträgen im Einzelnen geklärt. Also es ist immer sehr detailliert aufgeschlüsselt, was dort angekommen ist. Wie sich der Yoshi-Bär hier anhört, gibt es sogar ein sehr klares Konzept. Es gibt die Erfahrung aus der Vergangenheit, es gibt die Vorstellung für die Zukunft. Das ist ein VKV-Budget. Stahlrabe, einerseits stimme ich dir zu. Ja, klar, alle müssen sich Gedanken machen. Es scheint mir aber tatsächlich so zu sein, als hätte der VKV sich sehr starke Gedanken darum gemacht und als hätten sie auch den Bedarf dafür. Und auch hier ist es nochmal, es ist ein VKV-Konto. Wir können darüber gerne diskutieren, aber das ist tatsächlich auch Entscheidung des VKVs. Bernd. Roni, ja, vielen Dank. Ja, teilweise, aber die Diskussion möchte ich jetzt ganz sicher nicht aufmachen. Da die sollten wir uns dann auch so aufbewahren für dann, wenn es relevant ist. Also ich finde, ich kann einerseits die Bedenken von Stahlrabe nachvollziehen und auch verstehen. Ich glaube allerdings auch, dass in dem Fall dann 600 Euro für sowas, also für so einen Generator besser angelegt sind und besser ausgegeben sind, als meinetwegen irgendwie hier mal 100, da mal 200 für irgendwelche Flyer und für irgendwelche Faltblätter und so weiter. Jetzt nicht falsch verstehen, aber tatsächlich glaube ich, dass die Leute mehr auf Popcornmaschinen und weiß der Doll was abfahren, denn auf irgendwelche Inhalte. Aber das können wir auch aus dem Protokoll wieder streichen. Worauf ich hinaus wollte ist, die Summe ist hoch. Das ist, wie gesagt, Anlagevermögen nachher. Wir werden, und dafür bin ich halt auch da, da auch andere Seiten aufziehen. Eigentümer und Beschaffer oder sagen wir mal so, Bezahler ist ja der Landesverband. Ich würde dann halt das Ganze mit Ausgabequittung machen. Das heißt also mit einer Unterschrift, wer sich für dieses Teil dann verantwortlich zeichnet und wer gegebenenfalls in Anspruch genommen kann, wenn nach 2 oder 3 Jahren irgendein Vorstand dann mal fragt oder mal feststellt, Mensch, da ist da noch irgendwo irgend so ein Generator, lass uns den mal jetzt irgendwie zurückbesorgen. Das muss klar sein und da wird man dann auch aus Schaden klug. Da sind halt auch in der Vergangenheit zu viele Sachen verloren gegangen und zu viele Sachen untergegangen und nicht mehr auffindbar und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wer irgendwann mal irgendwas mitgenommen oder gekriegt oder ausgegeben hat. Das heißt also, wir würden das streng formalistisch mit Quittung, mit Unterschrift etc. machen. Das wollte ich nur ankündigen und hoffentlich ist ja das klar. Das ist kein Misstrauen gegen dich oder gegen irgendjemanden, aber wir wollen uns einfach in Zukunft auch bei solchen Sachen rückversichern. Nee, vollkommen in Ordnung. Wir machen ja auch normalerweise jedes Jahr eine Inventur. Wir haben also wirklich ein Inventurpad, wo wir reinschreiben, was wir jedes Jahr haben und ob das noch alles vorhanden ist und so weiter und so fort. Ja, ich unterschreibe das Ding auch gerne, da habe ich auch so kein Problem mit. Ich bin ja sowieso der den Kopf dafür hinhalten muss. Ich sehe das auch mit den Anhängern genauso, dass wir dafür unterschreiben. Der steht zwar, der ist auf mich angemeldet, aber es ist nicht mein Eigentum, ne? Auch wenn ich jetzt die Papiere rumliegen habe, aber ich bin ja halt der Büropirat. würde ich auch gerne so machen und ich würde auch immer wieder, wenn ihr das verlangt, jedes Jahr uns, weil wir die Arbeit uns ja machen, euch das Pad zu geben, was in unserem derzeitigen Bestand sogar noch drin ist. Kein Problem, mache ich gerne, Anfrage reicht und wenn ihr Papier haben wollt, wie immer, kriege ich hin. Ja, das ist allerdings vorbildlich, sehr, sehr gut, wunderbar. Das hatte ich auch im Hinterkopf, habe ich mich jetzt aber nicht getraut zu fragen, ehrlich gesagt. Also ich muss tatsächlich gerade sehr loben. Ich sitze hier mit großen Augen. Also das halt noch ein bisschen von der Seifenblasenmaschine nach, aber ich bin noch sehr beeindruckt, ein Inventurpit. Also ja, Chapeau, Chapeau. Also das haben wir bei uns eigentlich als Standard empfunden, um immer wieder, das machen wir jetzt auch, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, einmal alles ausräumen, gucken, was hat den Winter überlebt, eigentlich fast alles, was brauchen wir für den Wahlkampf, was bestellen wir, daraufhin wird dann diskutiert, Pad aufgemacht, alles reingeschrieben und Finanzantrag geschrieben, so haben wir das eigentlich bis jetzt immer gemacht und so entstehen dann auch unsere Finanzanträge, dass wir sagen, ja, zack, alles weggegangen, jetzt müssen wir nachfüllen. Und so lesen sich da meistens unsere Finanzanträge dann auch. Wir brauchen wieder Nachschub, wir haben nichts mehr und so weiter. Hört sich sehr gut an. Moni, merkt ihr mal den Namen von den Yoshi-Bär? Für gewissermaßen Ansprache noch. Gibt es noch weiteren Redebedarf von den Vorstandskollegen? Ansonsten nochmal danke, die Pets laufen auch wieder. Ja, ich möchte den Roni nochmal kurz schockieren. Wir haben sogar eine Queue, die sich Verwaltung Inventar nennt, wo man sowas auch drin vermerken kann. Ja, und ich möchte nochmal anmerken, ich stelle solche Fragen nicht, weil ich das Engagement in Zweifel ziehe oder weil ich generell die Ideen scheiße finde, aber ich möchte auch gerne mal in der Öffentlichkeit auf den Zahn fühlen, ob jenseits aller Euphorie, die man bei solchen Ideen hat, auch die wirklichen Gedankengänge dahinter stecken. Und ich werde dem Antrag auch gleich zustimmen. Aber 600 Euro sind eben eine Menge Asche, da darf man auch schon mal eine oder zwei Fragen zu stellen. Ja, dementsprechend war uns, Entschuldigung, dass ich reinhaue, auch unsere Diskussion gewesen. Erst sind wir von 200, 300 Euro ausgegangen und dann kam ich damit, ja, aber dafür kriegen wir nichts und jetzt müssen wir halt leider mehr investieren. Einmal groß gucken, einmal diskutieren, gibt es nicht billiger und dann, ja, aber wir haben keine andere Wahl. Also so, wir waren uns bewusst, dass das viel ist und Diskussion erzeugt. Gibt es weiteren Redebedarf? Ich vernehme, das ist nicht der Fall. Damit stimmen wir diesen Antrag jetzt ab. Wer ist gegen diesen Finanzantrag? Wer enthält sich? Wundervoll, damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Ich denke mal, die wurden jetzt nicht eingelesen, versprochen und komplett vertont und filmt. Nein, wurden sie nicht. Und ein paar sind irgendwie auch komisch, aber du wolltest sie ja als Umlaufbeschluss da drin haben. Das war jetzt tatsächlich eine Frage an Isan, aber okay, weil du warst ja im Urlaub. Genau, dann vertone ich sie jetzt einfach hier mal gerade nochmal. 242552, Wahlkampfbudget für den VKV Recklinghausen und Gladbeck. Auch hier Yoshi-Bär gestellt, von 500 Euro Budget zugestimmt. Dann 242553, Budget für den PKW-Einhänger des VKV Recklinghausen. Ihr merkt, Recklinghausen, ich glaube, da ist Wahlkampf. 300 Euro für den PKW-Anhänger auch hier zugestimmt. Zwischenfrage hierzu? Ja, okay. Zwischenfrage oder wie wollen wir es machen? Weiß ich nicht, das ist jetzt schon angenommen. Also was möchtest du? Ja, ist schon klar. Ich möchte nur trotzdem eine Frage dazu stellen. Also, stell deine Frage kurz. Zumal Yoshi ja auch da ist. Also ist im Ticket mit hinterlegt, auf wen, du hast es ja gerade schon gesagt, aber dass es halt auch außerhalb dieses, sagen wir, der Vorstandssitzung auch nochmal quasi förmlich vermerkt ist, wer, auf wen das Ding zugelassen wird, wer Halter wird, wer die laufenden Kosten trägt, etc. Ich weiß nicht, ob ihr es im Ticket eingetragen habt. Ich glaube, ich habe irgendwie so reingeschrieben, dass ich das angemeldet habe. Wenn nicht, schreibt es rein. Ja, also für dieses Jahr haben wir jetzt alle Kosten über dieses Ticket abgedeckt. Also für dieses Jahr bis Ende des Jahres. Danach Versicherung und so weiter. Ist ja jetzt kein großer Aufwand mehr, ne? Also ihr seht auch, ich hatte vorhin die Wiki-Seite gepostet. Da ist der Anhänger aufgeführt, auch mit allen Einzelkosten, die bis jetzt entstanden sind. Und die Anbauten und alles, was wir damit gemacht haben. Tragt bitte mich ein. Ich bin Halter und alles, also ich bin auch eingetragen, auch deswegen, weil ich halt Büropirat bin. Und lasst euch gern was über einfallen, dass ihr Papier von mir kriegt, so nach dem Motto, das ist von mir, ich bin eingetragen. Ich habe natürlich auch den Brief und alles, ne? Also da müssen wir einfach mal einen Formalismus finden, dass ihr zufrieden seid. Ja, darauf wollte ich hinaus. Was passiert mit dem Ding nach der Wahl? Also der VKV Recklinghausen hat definitiv schon länger über diesen Anhänger nachgedacht. Er wird bei uns definitiv immer zweimal im Jahr eingesetzt, weil das sind unsere Großkampftage 1. Mai, 3. Oktober. Wer mal wirklich Spaß an Infoständen hat, kommt vorbei, der wird erleben, dass es sehr schön wird. Die überrennen uns förmlich immer wieder, weil wir stehen auch immer sehr günstig. Dafür brauchen wir den immer. In der Zwischenzeit, je nachdem, wird der ist so aufgebaut, dass wir den auch mal irgendwo stehen lassen können. Wir haben hier mal relativ schöne Plätze und auch in Recklinghausen, wo du dann halt deine, ich glaube, 2, 3, 4 Tage, eine Woche stehen darf. Das ist eigentlich so zwischen den Zeiten, wenn wir den nicht brauchen, angedacht. Ja, ja. Lass mich kurz unterbrechen. Lass mich kurz unterbrechen. Da sind jetzt hier ein paar Fragen. Bernd, die können wir, glaube ich, auch im Nachgang irgendwie klären. Das müssen wir jetzt nicht in der Verlesung der Umläufe machen, oder? Nee, war ja auch geklärt. Also ich wollte ja nur zwei Sachen kurz wissen und das war's. Vielen Dank. Wundervoll. So. Nächster Antrag war jetzt hier 2.4, 2.5, 6.9. Ich glaube, das war der, den Vaku auch, oder einer davon den Vaku irgendwie merkwürdig findet. Antragsteller ist Michelle und Michelle beantragte die Offenlegung eines Abstimmungsergebnisses zu einer Vollmacht und so weiter. Meine Begründung war tatsächlich, dazu gibt es es gab keine Abstimmung, beziehungsweise es gibt keinen Beschluss darüber, daher können wir auch kein Abstimmungsergebnis offenlegen. Es geht, glaube ich, irgendwie darum, dass wir die Unterschriften auf den Kreiswahlvorschlägen unterschreiben müssen mit unseren Vorstandsmitgliedern. Und da verfahren wir jetzt so, wie das auf den Zetteln steht, beziehungsweise wie das auf den Unterlagen steht. Wir haben nichts anderes beschlossen, daher auch hier keine Veröffentlichung der Namen. Der Grund, warum ich das veröffentlicht haben wollte, falls es in diesem Sinne noch mehr Fragen gibt, dass wir das auch verlinken können. Ich glaube, die Antwort von mir ist da jetzt auch nicht despektierlich oder so weiter. Weiterer Antrag, auch hier 2.4, 2.6, 4.7. Hier ist der Antragsteller Michel. Der Landesvorstand beschließt, wir auftragen das Wahlkampfteam umgehend Wahlprogramme in gedruckter Form zu produzieren und den Mitgliedern des LV zur Verfügung zu stellen. Auch hier ist es so, dass die Wahlkampf, also soweit ich da mit Moni drüber gesprochen hatte, obwohl Moni jetzt auch in den Sprechenraum kommt, schon quasi mit dem Setzen und dem Gestalten, wenn es darum geht, irgendwie damit beauftragt ist, hier die Beauftragung rausfällt. Aber des Weiteren ist das Wahlprogramm einfach noch nicht fertig, um es in gedruckter Form rauszugeben. Also passiert das umgehend nicht. Ich habe hier dazu geschrieben, dass das Wahlprogramm, beziehungsweise dass der Antrag eben so weiter auch irgendwie nicht richtig behandelt werden kann, weil schon beschlossen. Moni. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir da auch nicht in Verzug sind. Ich war vor 14 Tagen auf einer Podiumsdiskussion, da waren diese Wahlprogramme alle gefordert. Keine einzige Partei kann die im Moment vorlegen. Also klar, es wird Zeit, aber es gibt überhaupt keinen Grund hier zur Panikmache, weil die anderen sind auch noch dabei und schließen noch irgendwelche Programmbeschlüsse. Und insofern alles gut, wir sind dran. Aber ich sag mal nochmal ganz deutlich, unsere Truppe ist tatsächlich nur dafür da, dass die dann auch gedruckt werden und irgendwie gesetzt werden. Die Frage ist im Moment eine ganz andere. Wer geht da halt nochmal drüber und macht da irgendwie nochmal eine Rechtschreibprüfung? Genau, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf dazu, wie auch schon anfangs in der Vorstandssitzung. Bitte helft dabei, ein Lektorat durchzuführen. Ich glaube, die redaktionelle Änderung, ist soweit nicht mehr groß erforderlich, aber das lässt sich alles abklären. Auch hier deswegen auch eingefügt in den Umläufen. Grundsätzlich ist das ein Antrag. Grundsätzlich ist mein Empfinden so, dass wir solche Dinge auch zu veröffentlichen haben. Und grundsätzlich ist es auch hier nicht schade, wenn wir auf einen Antrag verlinken können, wo wir das dann auch schon mal erklärt oder geklärt haben. Ein weiterer Antrag, auch dieser, ich glaube, würde Vaku auch dazu. Hier ist Mira Key, Antragstellerin. Hallo Vorstand, sie beantragte Reisekostenübernahme für eine Kassenprüfung. Das ist tatsächlich, müssen wir auch nicht beschließen, haben wir jetzt auch nicht weiter behandelt, weil das im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kassenprüferin sowieso schon drin ist. Da müssen wir das nicht noch extra beschließen. Dann gibt es den Antrag 2.4, 2.9, 3.0, Grafikkarte für den LPT-Streaming-Rechner. Das ist so, dass der LPT-Streaming-Rechner aktuell keine Grafikkarte hat und ich hier 160 Euro dafür beantrage. Ich war der Antragsteller, Dennis. Ich 160 Euro dafür beantragt habe, eine neue Grafikkarte zu erwerben um diese in diesen Streaming-Rechner einzubauen. Die Grafikkarte ist mittlerweile da. Und es handelt sich um das Modell, was ich dort hintergelegt habe. Eine GeForce, ich glaube, GTX 1050. Antrag wurde angenommen. Und ich glaube, das war's. Wir haben noch einen Antrag angenommen, eine Beauftragung. Ja, Entschuldigung. Da wolltest du was zu sagen. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben einen Antrag angenommen, der steht hier noch nicht drin. Der wird aber natürlich im Wiki hinterlegt sein. Ein Antrag auch von mir. Daniel Düngel als Pressekoordinator zu beauftragen. Daniel machte das jetzt oder wurde schon von der AG Öffentlichkeitsarbeit zum Koordinator. Ich glaube, es war kurz vor Weihnachten in der Sitzung dazu gewählt, innerhalb der ÖA diese Aufgabe durchzuführen. Daniel hat diese Aufgaben auch wirklich sehr gut gemacht. Er hat tatsächlich ein ÖA-Team aufgebaut. Er hat das Social-Media-Team aufgebaut, beweist dort wirklich auch sehr gute Arbeit. Stellt das auch jeden Tag erneut unter Beweis. Und für mich sprach damals nichts mehr dagegen, ihn auch da zu beauftragen, eine offizielle Beauftragung auch auszusprechen seitens des Landesvorstandes. Das haben wir jetzt auch getan. Der Antrag ist natürlich durchgegangen. Und das wollte ich jetzt hier verkünden nochmal, damit das auch nicht irgendwie einfach nur so im Wiki lieblos drinsteht. Ja, Daniel Düngel ist Koordinator der Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt habe ich hier keine Stellenbeschreibung parat, aber wird sich zum Beispiel um Presseanfragen darum kümmern, dass diese an die richtigen Leute weitergeleitet werden. Das haben viele von euch auch schon so wahrgenommen, beziehungsweise auch schon, ich sag mal, erfahren dürfen, dass lokal gerichtete Presseanfragen schon weitergeleitet wurden an euch. Wie gesagt, Social Media, als auch eben die Blogposts und so weiter, funktioniert alles nach wie vor und das auch meiner Meinung nach besser als je zuvor ist bei uns im Landesverband so war. Gibt es dazu noch weitere Wortmeldung der Vorstandskollegen. Pass auf, was du sagst. Wundervoll. So, damit würde ich jetzt hier nicht die Vorstandssitzung schließen. Das wäre jetzt, glaube ich, der sonstige Teil käme noch. Die Moni und der Jürgen. Ich glaube, Yoshi, du wolltest jetzt eigentlich in den Zuhörerraum, oder? Wundervoll. Jürgen, du warst zuerst da. Ja, es geht einmal um einen alten Finanzantrag, Wahlkampfbudget. Wir haben das Problem, dass unser Ralf als Büropirat schwer herzerkrankt ist und offensichtlich ausfällt auf unbestimmte Zeit. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich wurde dann als ehemaliger Büropirat ausgegraben aus den unteren Ebenen und wieder reaktiviert mit dem Hinweis, du kümmerst dich jetzt um alles. Ist natürlich nicht ganz einfach, weil man gar nicht weiß, was los ist. Die AV haben wir, glaube ich, soweit schon mit Einladungen versehen. Die Kosten für den Saal sind allerdings noch nicht geregelt, weil wir eben noch keinen Finanzantrag durchgekriegt haben. Wäre parallel dazu auch noch die Möglichkeit, dass wir eine KMV parallel zur AV abhalten wollen. Dafür müssten natürlich auch Einladungen raus. Ich hatte versucht, den Ralf zu erreichen, habe ihn aber nicht erreichen können. Von daher lass uns das morgen machen, weil ich bin beauftragt für das Thema. Okay, wenn das aktuell in der Pipeline ist, ist das in Ordnung. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich bisher keinerlei Informationen hatte. Ich melde mich morgen bei dir und wir machen das morgen klar. Also wenn der Harald Bescheid weiß, bei mir taten sich gerade ein paar Fragen auch wegen Finanzantrag, Einladung und so weiter. Aber ist in Ordnung. Moni, damit würde ich dich jetzt dran nehmen. Ja, ich würde gerne wissen, was mit dem Abstimmungstool ist, was wir, sag ich mal, entwickelt haben und der Partei zur Verfügung gestellt haben, weil wir ja so ein bisschen, sag ich mal, Rückmeldung haben wollen zu einzelnen Anträgen. Wie ist da der Stand der Dinge? Der Stand folgendermaßen, ja, auch da gezwungenermaßen irgendwie kurzer Draht. Die Daten sind, glaube ich, am Dienstag diese Woche, also die Tokens sind an uns herangetragen worden. Beziehungsweise wurden uns erst geschickt. Und dazu müssen jetzt die E-Mails noch geschickt werden. Könnt ihr irgendwie abschätzen, wie lange das noch dauert, weil wir das ja dann irgendwann auch nutzen müssen? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich denke mal, aber spätestens Samstag sollte ich das sagen können. Prima, vielen Dank. Okay, ja, damit würde ich den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung vom 16.02.2017 für beendet erklären und in den nicht öffentlichen Teil übergehen und verabschiede mich herzlichst von allen Zuhörenden hier in der Vorstandssitzung und an die Vorstandskollegen natürlich und an das Protokoll. Ja, danke Dennis und danke an die Zuhörer, dass ihr zahlreich da wart und wünsche euch einen schönen Abend. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.